Im Anfang war das Wort, ein Te Deum dem Schöpfer Himmels und der Erde. Ihr alle seid seine Geschöpfe, die ihm einst verloren gingen, und er wird nicht ruhen, bis er alle Schäflein zurückgewonnen hat. Mit diesen Worten begannen die Offenbarungen Gottes an Bertha Dudde am 15. Juni 1937, die am 17. August 1965 mit der Kundgabe 9030 als Siegel den Abschluss fanden. Das Gesamtwerk nebst Themenheften wird kostenfrei abgegeben. Denn Gottes Wort ist keine Handelsware. Umsonst habt ihr es erhalten, umsonst gebt es weiter.